Kundgabe 4501. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1948. Kundgabe auf Einwand: Es gibt keinen Gott, der das Geschehen zulässt. Unverständlich wird mein Walten und Wirken stets den Menschen bleiben, die nicht mit mir verbunden sind. Denn ihnen kann ich nicht die Beweggründe darlegen, die mich bestimmen, den Menschen freien Lauf zu lassen, so sie sündigen wollen. Alles, was ich tue, alles, was ich unterlasse und alles, was ich zulasse oder verhindere, hat seinen Grund, den ihr Menschen nicht wisset und auch nicht versteht, ohne Erklärung. Diese Erklärung aber kann ich nur geben unter gewissen Voraussetzungen, wie überhaupt alles, was geschieht, der ewigen Ordnung angepasst ist, deren Gesetzgeber ich selbst bin. Ich könnte wohl die Menschen verhindern am Ausüben schlechter Taten. Ich könnte sie strafen oder sie zu stummen Dienern der Gerechtigkeit machen. Dann aber wäre ihr Wille unfrei. Sie wären nicht fähig zu eigenem Wollen und nicht zu eigenem Handeln und könnten dann nimmermehr vollkommen werden. Das heißt, trotz der Möglichkeit, schlecht zu sein, das Gute zu wählen und somit den mir zugewandten Willen zu bekunden. Ich lasse also dem Triebe der Menschen freien Lauf. Dass ich nun in der endlos langen Zeit die Menschheit vorwiegend zu schlechten Handlungen hinreißen lässt, die teuflischen Einfluss verraten, ist nur Beweis dafür, dass die gesamte Menschheit den freien Willen schlecht nützet. Dass sie also die Möglichkeit, sich dem Guten zuzuwenden, nicht auswertet und also meinem Gesetz der ewigen Ordnung widerstrebt. Ich werde aber dennoch diesem Treiben erst Einhalt gebieten, so das Maß von Schlechtigkeiten seine Grenze erreicht hat, so keine Möglichkeit mehr besteht, dass sich die Menschen ändern, dass ihr Wille noch umgeleitet werden kann, dass er sich mir, also dem Guten, zuwendet. Solange aber noch die Möglichkeit besteht, dass der eine oder der andere sich besinnt, dass er sich seines Erdenlebenszweckes bewusst wird, lasse ich zu, was Menschen in ihrem Hass und ihrer Lieblosigkeit ausführen wollen, auf dass sie selbst an der Auswirkung ihres Handelns das Böse erkennen und verabscheuen lernen, auf dass sie freiwillig sich wandeln. Zudem ist die Zeit gekommen, wo der Satan große Gewalt hat. Nicht, dass er meine Macht und Kraft übertrumpft, sondern auch seine letzte Zeit ist gekommen, die er nützet, um sein Reich, seine Macht zu vergrößern, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, aber in seiner geistigen Finsternis und Überheblichkeit glaubt, mich vom Thron stürzen zu können. Wer nicht um Uranfang und Endziel alles Geistigen weiß, um meinen Heilsplan von Ewigkeit, um Sinn und Zweck der Schöpfung und Sinn und Zweck des Erdenlebens, dem wird auch der Gedanke an einen starken Gegner von mir absurd erscheinen. Doch er kann es glauben, dass zweierlei Kräfte im Kampf miteinander liegen, dass gute und böse Kräfte kämpfen um die Oberherrschaft. Dass diese Kräfte nun je einem starken Willen untertan sind und dass dieser Wille von je einer Wesenheit ausgeht. Wie er nun diese Wesenheit benennt, ist belanglos. Doch sie wirken in der Unendlichkeit, wenngleich ihr Wirkungskreis ein gänzlich verschiedener ist. Unbegrenzt bei mir und in Grenzen gehalten bei meinem Gegner, der auch trotz seiner Macht von meinem Willen abhängig ist. Dass ein Kampf geführt wird zwischen Gut und Böse, ist offensichtlich. Warum er geführt wird, ist nur dem geistig geweckten, dem nach der Wahrheit hungernden Menschen verständlich zu machen. Doch dieser wird jederzeit eine vollwahre, ihn überzeugende Erklärung erhalten, so er sie anstrebt und mich darum bittet. Amen.